Abschnitt 5 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Mittagszauber, Teil 2. So kam es aber, dass ich erst spät am Morgen erwachte, als die Alte den Kopf in meine Kammer steckte, in Besorgnis, ob mir nicht doch über Nacht etwas Menschliches begegnet wäre. Ich versicherte sie lachend, das Fräulein habe mir keinen Besuch abgestattet und sie könne auch die Frau Wirtin deshalb beruhigen. Nach dem Frühstück lockte es mich freilich in den von Tau schimmernden Garten hinaus, zumal er noch im Schatten lag. Ich widerstand aber der Versuchung, um erst einige Briefe von der Seele zu wälzen, an Onkel und Tante in Dresden und ein paar Freunde in Leipzig, auch an die Druckerei, der ich meine Dissertation zum Druck übergeben hatte. Darüber verging die Morgenkühle, und über den Blumen, die jetzt in voller Sonne standen, lagerte sich eine so schwere Glut, dass es geraten war, das Häuschen nicht zu verlassen, sondern hinter halb geschlossenen Läden in goldenem Zwielicht die heißesten Stunden zu verdämmern. Ich griff nach einem Buche, das ich mitgebracht hatte, Hämmerlings Gedichte. Sie waren erst vor kurzer Zeit erschienen und im nördlichen Deutschland trotz der Einführung durch Geibel noch wenig bekannt. Ein süddeutscher Studienfreund hatte sie mir empfohlen und mir sein Exemplar zum Abschiede geschenkt. Als Historiker, meinte er, dürfe ich nicht versäumen, die neue Gattung der historischen Lyrik kennenzulernen, die der treffliche Poet in ganz eigener Weise behandle. Ich hatte das schon bestätigt gefunden, nachdem ich nur die ersten Romanzen und einige Bruchstücke des Völkerwanderungsepos gelesen hatte. Hier war mehr als die übliche Versifizierung historischer Anekdoten im Balladenstil. Ein wundersames Miterleben weit abliegender Völkerschicksale. Eine visionäre Kunst, die Stimmungen und Leidenschaften verschollener Menschen heraufzubeschwören, mit einer so magischen Gegenwärtigkeit der Figuren und Charaktere, als wäre der Dichter überall in Person dabei gewesen, und nun stiegen alte Zeiten im wachen Traum wieder vor ihm auf. Es stand mir fest, dass hier wieder einmal eines der großen lyrischen Genies erschienen sei, die nicht häufiger sind als schwarze Diamanten und unschätzbarer als diese. An jenem Vormittage jedoch schlug ich das Büchlein aufs Geratewohl auf und fand eine Reihe der innigsten Bekenntnisse persönlicher Stimmungen und ein so intimes Mitempfinden des geheimnisvollen Naturlebens, wie es nur echten Lyrikern gegeben ist. Wieder und wieder lasse ich die in ihrer Einfachheit so unwiderstehlichen Lieder. Immer leiser wird mein Schlummer. Kalt und schneidend weht der Wind. Lied der Schifferfrau. O Frühling, holder fahrender Schüler. Alte Träume kommen wieder. An meine pompeianische Lampe. Und wie diese rührend schönen und innigen Offenbarungen einer dichterisch bewegten Menschenseele sonst noch überschrieben sein mögen. Und sie hafteten gleich so fest in mir, dass ich das halbe Büchlein noch heute auswendig weiß und oft auf einsamen Spaziergängen mir Lied um Lied hersage. In meiner damaligen Lage berührte mich mit besonderem Reiz das folgende Sonett, Mittagszauber überschrieben. Sie müssen mir erlauben, es zu rezitieren, obwohl es auch Ihnen wohl bekannt ist, da es so ganz meine damalige Stimmung ausspricht. Vor Wonne zitternd hat die Mittagsschwüle auf Tal und Höhe in Stille sich gebreitet. Man hört nur, wie der Specht im Tannicht scheitet und wie durchs Tobel rauscht die Sägemühle. Und schneller fließt der Bach, als such er Kühle, die Blume schaut ihm durstig nach und spreitet die Blätter sehnend aus, und trunken gleitet der Schmetterling vom seidenen Blütenfühle. Am Ufer sucht der Fährmann sich im Nachen aus Weidenlauf ein Sommerdach zu zimmern und sieht ins Wasser, was die Wolken machen. Jetzt ist die Zeit, wo oft im Schilf ein Wimmern den Fischer weckt, der Jäger hört ein Lachen, und golden sieht der Hirt die Felsen schimmern. Als ich das gelesen hatte, schloss ich die Augen und überließ mich eine Weile dem süßen Gefühl einer Art lyrischer Bezauberung, die wie ein starker Wein mir alle Adern schwellte. Dann erhob ich mich und trat auf die Schwelle meines Häuschens. Da lag die Welt, meine eigene grün umfriedete Welt, vor mir in demselben vor Wonne zitternden schwülen Glanz, der in diesen Versen schwebt. Die Schmetterlinge, die wie trunken an den Rosen- und Lilienkärchen hingen, die leisen Vogelstimmen ringsum, unten im Fluss die hastig hineilenden Wellen, als ob sie aus dem Bereich der Sonnenstrahlen in den Schatten zu fliehen suchten. Es war in der Tat zauberhaft. Zuletzt, als der Kopf mich zu schmerzen anfing, ging ich langsam, immer die Verse mir wiederholen, nach der Geißblattlaube. Ein Bänkchen stand darin, darauf ließ ich mich nieder, das Gedichtbuch noch in der Hand, doch ohne weiter darin zu lesen, was schon die Dunkelheit drinnen verwehrte. Nun entsinne ich mich noch ganz deutlich, wie wunderlich mir geschah, als ich aus meinem dunkelgrünen Versteck in den flimmernden Mittagsglanz hinaussah. Als wäre der Äther über mir ein kristallklares Meer und ich säße tief im Grunde, so dass die leicht bewegten Wellen über mir wogten und wirbelten und in hellen Perlen über die Gewächse des Meeresgrundes niederrieselten. Ich selbst aber wäre in einer tiefen Grotte gefangen, in der zu atmen so beschwerlich war wie in einer Taucherglocke. Und doch verursachte diese Gefangenschaft keine Qual, vielmehr durchdrang mich ein heimliches Wohlgefühl, wie ich es als Kind empfunden, wenn wir Verstecken spielten und ich hatte mich in irgendeinen Winkel geduckt, wo ich sicher war, nicht so bald gefunden zu werden. Nur die Augen taten mir weh, nachdem ich zu lange in das Gewoge der ätherischen Lichtatome hineingestarrt hatte. Ich musste sie ein paar Minuten schließen und horchte nun in der purpurnen Finsternis um mich her auf die summenden, schwirrenden Geräusche, die durch das Gerank der Laube an mein Ohr drangen, das Rispeln und Raunen der Blätter an den Heckensträuchern, das Knirren und Knistern der Insekten und die anderen geheimnisvollen Stimmen, die nur vernehmbar wären, wenn alle Menschen Laute verstummen und der Tag auf seiner Höhe einen Augenblick stillzustehen und den Atem anzuhalten scheint. Als ich dann aber die Augen wieder öffnete, hatte ich einen seltsamen Anblick. Am anderen Ende des Gartens, als wäre sie eben aus dem unteren Pförtchen getreten, wandelte eine helle, schlanke Frauengestalt, langsam und ganz in sich vertieft, das Gesicht unter einem großen Strohhut von altmodischer Form verborgen. Sie musste hier Bescheid wissen, denn sie fand die schmalen Pfade, obwohl sie von den dicht verschlungenen Blumen und Büschen überwachsen waren, und ich schritt sie, leicht die Ranken zurückbiegend, ohne Mühe und Eile. Zuweilen neigte sie sich nach rechts und links leise zu den Blüten hinab, als prüfe sie sorgfältig, wie es mit dem Gedeihen der verschiedenen Pflanzen stehe. War sie ans Ende eines Weges gelangt, so bog sie in den parallel laufenden nächsten ein, immer von mir abgewendet, so dass ich nur hin und wieder ein wenig von ihrem Profil sehen konnte und eine Locke ihres braunen Haars, die über den Rand des Strohhuts vorwehte. Das Bild dieser jugendlichen Gartenfreundin zwischen dem üppigen Rosen- und Lilienflor war so lieblich, dass ich mich ganz still verhielt, um nicht etwa durch mein plötzliches Hervortreten den reizenden Besuch zu verscheuchen. Vor einem Zentifolienstrauch stand die Gestalt eine Weile still. Ich sah, wie sie sich bückte und das Gesicht in die vollen Blüten tauchte. Dann hob sie den Kopf wieder und brach eine halb aufgeblühte Knospe mit einer kleinen Hand, die zur Hälfte in einem schwarzen Filethandschuh steckte. Ich konnte, da dies schon in ziemlicher Nähe von meiner Laube geschah, jetzt auch ihren übrigen Anzug genauer betrachten. Nein, ich täuschte mich nicht. Es war ein ganz ähnliches, hoch unter dem Busen gegürtetes Kleid, wie ich es auf dem Bilde des jungen Mädchens gestern im Wohnzimmer meiner Wirtin gesehen hatte. Am Saum unter dem weit entblößten Halse die blaue Verzierung, der nämliche schmale rote Schal um die Schultern gelegt, die Arme nur bis zu den Ellenbogen von den luftigen weißen Ärmeln bedeckt. Und jetzt, da sie sich wandte und nach dem Gartenhause hinaufblickte, ich gestehe, dass mich einen Augenblick ein leichter Schauer überlief, das war dasselbe etwas volle Gesicht unter der runden, von braunen Locken umhangenen Stirn, jene schwarzen großen Augen, die mit demselben schwermütig gespannten Blick umherspähten. Die sonderbare Empfindung währte aber nicht lange. Ich weiß nicht, wie es kam, doch obwohl die Unbekannte in schönster Blüte gesunder Jugend erschien, regte sich doch in mir ein tiefes Mitleiden. Zugleich die Neugier, was es für eine Bewandtnis mit dem jungen Wesen haben möchte, das wie aus einer Maskerade weggelaufen im Kostüm der Großmütterzeit am lichten Tage herumspazierte. Und die Ähnlichkeit mit dem Bilde? Und wie war sie in den Garten eingedrungen durch die Uferpforte, zu der, wie mir die alte Ursel gesagt, der Schlüssel verloren war? Ich hatte nicht viel Zeit, diesen Rätsel nachzusinnen, denn schon war das schlanke Fräulein auf die Höhe des Gartens gelangt und kam, immer mit zögernden Schritten, den oberen Weg daher, gerade auf meine Laube zu. Nun dachte ich, es wäre doch schicklich hinauszutreten und mich als den zeitigen Herrn des kleinen Gebietes ihr vorzustellen. Als ich aber eben von meinem Bänkchen aufstand, sah ich, wie sie plötzlich zusammenfuhr, einen Augenblick ins Dunkel der Laube hineinstarrte und dann mit dem halb erstickten Ausruf »Eduard, bist du endlich gekommen?« mir entgegenflog. Sie hatte die Arme ausgebreitet, ihre Locken wehten, ihre junge Brust wallte ungestüm. Gleich darauf stand sie wie versteinert still. Die Arme sanken herab, ein unsäglich trauriger Ausdruck erschien auf ihrem entfärbten Gesicht und ein paar große Tropfen traten unter den langen Wimpern hervor. »Verzeihen Sie, mein Herr«, hauchte sie kaum vernehmbar. »Ich glaubte, ein anderer habe hier gesessen. Ich habe mich durch das ungewisse Licht täuschen lassen.« »Nochmals, ich bitte um Entschuldigung und will nicht weiter stören.« »Ich war an den Eingang der Laube getreten, während sie unwillkürlich einen Schritt zurücktat.« »Nicht Sie, mein Fräulein, sondern ich habe um Entschuldigung zu bitten«, sagte ich. »Ich bin nur als Gast seit gestern hier einquartiert, Sie aber gehören ohne Zweifel zum Hause, und wenn Sie im Garten keine Gesellschaft zu haben wünschen, werde ich mich sofort entfernen.« Sie sah mich, während ich sprach, unverwandt an. Ihre Züge waren wieder ruhig geworden, aber ein seltsam unstäter Blick ihrer Augen ließ den Verdacht in mir aufsteigen, das anmutige Wesen möchte nicht bei vollem Verstande sein, was mir auch ihre wunderliche Verkleidung wahrscheinlich machte. »Wie dürfte ich Sie verdrängen«, erwiderte sie, jetzt mit einer sehr lieblichen, nur gar zu leisen Stimme. »Ich habe gar kein Recht mehr auf diese Stätte. Ich muss zufrieden sein, wenn man mir erlaubt, dann und wann wiederzukommen und nach den Blumen zu sehen, die ich so geliebt habe.« »Aber ich habe mir selbst verscherzt, Sie pflegen zu dürfen. Sie brauchen meine Pflege auch nicht. Sehen Sie nur, wie Sie auch ohne mich alle so üppig blühen. Der Himmel sorgt schon für Sie.« Sie seufzte dabei und hielt die Rosenknospe dicht an ihr Stupsnäschen. Dann nach einer kleinen Pause. »Sie also wohnen jetzt hier?« »Nicht wahr? Es ist ein hübscher Ort.« »Auch ich habe gern hier gelebt, bis ich nicht mehr durfte. Aber davon wollen wir nicht sprechen. Jeder hat sein Schicksal und jedem kommt sein Schicksal aus dem eigenen Herzen.« Wir verstummten dann ein wenig. Immer befremdlicher wurde mir der Besuch und obwohl alles Sinn und Verstand hatte, was sie sagte, fuhr mir's doch wieder durch den Kopf. »Es ist nicht richtig mit ihr.« »Wollen Sie nicht in die Laube treten, mein Fräulein?« sagte ich endlich. Aber mit einer hastigen Handbewegung wehrte sie sich dagegen. »Nicht, nicht«, flüsterte sie. »Da drinnen hausen Erinnerungen. Es ist nicht gut, sie aufzuwecken. Einmal wird das anders werden, wenn ich nicht mehr allein dort sitzen muss. Da werde ich lachen und weinen in der schönen Dämmerung drinnen, und es kann nicht mehr lange dauern. Es hat ja schon allzu lange gewährt, und manchmal meinte ich, ich hätte umsonst gewartet. Aber nicht wahr, das meinen Sie doch auch. Die Treue, sie ist kein leerer Wahn, der Mensch kann sie üben im Leben. Und wenn ich sie geübt habe, warum soll ein anderer ihrer müde geworden sein?« »Ach ja, müde. Das bin ich freilich auch oft. Das wird man vom langen Schlafen und traurigen Träumen. Wenn Sie erlauben, so setze ich mich hier einen Augenblick. Ich muss dann gleich wieder fort.« Der Stuhl, auf dem ich gestern Nacht vor der Laube gesessen, stand noch auf demselben Fleck. Auf dem ließ sich die junge Gestalt nieder, kreuzte die kleinen Füße, die in weißen Atlasschuhen unter dem gefälteten Saum des kurzen Batistkleides vorsahen, und atmete tief auf, als habe ihr Spaziergang sie erschöpft. Dabei schien sie meine Gegenwart völlig zu vergessen, denn sie machte sich mit ihrer Toilette zu schaffen, nahm den Hut ab, schob die Ärmel bis an die Achsel zurück und roch dazwischen mit einem Ausdruck sehnsüchtigen Verlangens an ihrer Rose. Um nur etwas zu fragen, da mich die Stille beklemmte, fragte ich, ob die Blumenstücke in dem Gartenhäuschen von ihr herrührten. Sie nickte wie zerstreut und plötzlich sah sie mich wieder an und fragte, »Waren Sie jemals in Russland?« Ich verneinte. »Schade«, sagte sie, »ich wüsste gern, ob es dort so kalt ist, wie die Leute sagen.« »Oh, Wärme, Wärme!« »Nicht wahr, in die Wärme sehnt sich jeder zurück.« »Und sich nun gar an ein warmes Herz zu schmiegen. Aber das sind keine Gespräche für ein junges Mädchen. Die soll immer eine kühle Temperatur in ihrem Betragen an den Tag legen.« »Nun, es kann mir gleich sein. Ich bin alt genug, um mich von niemand hofmeistern zu lassen. Auch Sie, mein Herr, merke ich wohl, finden diese meine Kleidung auffallend. Was liegt daran, wie der Mensch sich kleidet, wenn er nur seine heimlichsten Gedanken verhüllt? Nein, fragen Sie mich nicht. Wenn jemand wiederkommt, der es mir fest versprochen hat, dann werde ich vor die neidischen und kleingläubigen Menschen hintreten und sie alle beschämen. Und nun, Dieu vous bénisse.« Sie stand ruhig auf, grüßte mich mit einem leisen Neigen des Kopfes und wollte gehen. »Darf ich Sie noch um eine Gunst bitten, mein Fräulein?« rief ich. Schenken Sie mir die Blume, die Sie da in der Hand haben. Ich will sie zum Andenken an die liebenswürdige Bekanntschaft aufbewahren.« Ein rascher, argwöhnischer Blick aus den schwarzen Augen traf mich. »Ich bedaure«, sagte sie, »ich kann Ihnen das nicht gewähren. Es ist nicht ohne Bedeutung, eine Rose zu verschenken. Kennen Sie die Blumensprache?« »Gleichviel, man muss sich in Acht nehmen. Denn so fängt es an, und wer weiß, wohin es führt. Erst die Blume, dann den Kranz. Und auch wenn Sie niemand davon sagten, er würde es doch erfahren, denn ich könnte ihm nichts verschweigen, wenn er wiederkommt. Und Sie glauben doch auch, dass er kommen wird, wie weit der Weg auch sein mag?« »Gewiss«, versicherte ich, nun völlig überzeugt, dass mein Verdacht das Richtige getroffen. Wieder überkam mich ein schmerzliches Mitgefühl mit dem armen jungen Geschöpf, in dessen Gesicht ich eine rührende Freude aufglühen sah, als ich meinen Glauben an die Wiederkehr eines entschwundenen Glücks so nachdrücklich beteuerte. »Ich danke Ihnen«, sagte sie herzlich, »Sie haben mir sehr wohl getan. Die anderen weichen mir aus. Sie meinen, es sei hinter meiner Stirn nicht ganz richtig. Aber das ist nur das Fieber der Sehnsucht, das mich zuweilen fantasieren macht. Ich muss meinen Kopf nur kühlen, dann bin ich ganz verständig. Leben Sie wohl.« »Nein«, fügte sie rasch hinzu, als ich Miene machte, sie zu begleiten. »Sie sollen nicht mit mir gehen. Wenn man uns beisammen sehe, möchte man Unrechtes von mir denken. Bleiben Sie noch eine Zeit lang hier? Vielleicht kann ich wiederkommen, dann wieder um diese Zeit, wenn es mir erlaubt wird. Oh, die Welt ist schön für die Glücklichen. Aber ich werde es einmal wieder sein, darum ist mir nicht bange. Wer ausharret, wird gekrönt.« Sie nickte mir freundlich zu, setzte dann den Hut wieder auf und ging sacht von mir hinweg, wieder die geschlängelten Pfade durch die hohen Blumenbeete. Ich sah ihren weißen Nacken über den Rosenbüschen vorglänzen, wollte ihr trotz des Verbotes folgen, aber eine unerklärliche Gewalt bannte mich an die Stelle fest. Einen Augenblick zog meine Aufmerksamkeit ein Geräusch ab, das nah bei der Laube durch die hohle Gasse zwischen meinem Garten und dem Wirtshause heraufklang. Als ich dann die Augen wieder nach der Stelle lenkte, wo sich das seltsame Fräulein zwischen den Rosen durchgewunden hatte, war nichts mehr von ihrer hellen Gestalt zu sehen. Nur die hohen Lilien schwankten, als hätte ein vorbeihuschender Vogel sie mit den Flügeln gestreift. Ich kann nicht schildern, wie eigen mir zumute war. Ich fühlte mich plötzlich so einsam, als hätte ich etwas sehr Teures verloren. Die leise Stimme klang mir noch immer im Ohr. Wohin ich schaute, glaubte ich, dem Blick der sanften schwarzen Augen zu begegnen, die sich schüchtern und zutraulich zugleich auf mich richteten. Ich setzte mich auf den Stuhl, auf dem sie ausgeruht hatte, und sah nach der Stelle hin, wo sie verschwunden war. Da vergingen mir nach und nach die Gedanken, und ich versank in einen traumhaften Zustand, der unbeschreiblich wonnevoll war. Ein fester, männlicher Schritt auf dem Kies des Gartenweges riss mich aus meiner Versonnenheit auf. Mein guter Freund, der Wirt, stand vor mir. »Guten Tag, Herr Doktor«, rief er und streckte mir die Hand entgegen. »Ich wollte nur einmal nachsehen, wie es Ihnen geht, wie Sie mit Wohnung, Kost und Bedienung zufrieden sind, ob Ihnen der viele Blumenduft nicht Kopfweh gemacht und keine Spukgeister Ihnen den Schlaf gestört haben. Meine Frau hätte Sie auch schon besucht, aber sie konnte noch nicht von der Wirtschaft und dem Kinde weg. Sie wird nach Tische sich erlauben, Ihnen ihre Aufwartung zu machen.« Ich versicherte, dass es mir vortrefflich gegangen sei und ich mir nichts Besseres wünschen könnte, als in dieser blühenden Einsiedelei ein paar Wochen zu verträumen. Von dem eben Erlebten sagte ich kein Wort. »Sehen Sie nun, dass ich recht hatte«, rief der treuherzige Mensch mit vergnügtem Lachen. »Es ist alles Altweibergewäsche, was von dem Gespenst erzählt wird. Ja, wie sie noch lebte, die arme Tante Blandine. Da mochte sie schreckhafte Seelen wohl wie eine abgeschiedene Seele vorkommen, die noch eine Weile herumgeistert, ehe sie ewige Ruhe findet. Sie hatte schon in ihren glücklichen Tagen sowas Apartes, anders als wie frische junge Mädchen sonst auszusehen pflegen, obwohl sie nie krank war und auch lustig sein konnte und gern singen und tanzen mochte. Die Großmutter, die uralt geworden ist, die Frau mit dem Wickelkinde, die sie drüben gemalt gesehen haben und die ihre rechte Tante war, ich aber bin Tante Blondinens Großcousin. Nun, die hat mir oft von ihr erzählt. Sie war immer ein eigenes Kind gewesen, und als sie heranwuchs, hat sie nichts lieber getan, als gelesen oder Blumen gemalt oder zum Klavier gesungen. Und alle Menschen haben sie gern gehabt. Nun, da konnt's nicht fehlen, dass sie auch viele Bewerber hatte. Aber erst als sie 19 Jahre alt geworden war, erhörte sie einen von ihnen, einen jungen Offizier, da er auch etwas Vermögen hatte und sie selbst aus einer wohlhabenden Familie war, stand nichts im Wege, dass sie sich heiraten konnten. Da kam der Krieg des Kaisers Napoleon gegen Russland in die Quere. An einem Abend soll es gewesen sein, wo die junge Braut sich eben zu einem Ball geputzt hatte und ihren Verlobten erwartete, der sie zum Tanz führen sollte. Stattdessen kam er mit der Nachricht, morgen in aller Frühe müsse er fort mit seinem Regiment, das der französischen Armee sich anschließen sollte. Dass es nun mit Spiel und Tanz vorbei war, kann man sich denken. Das Liebespaar ist, statt auf den Ball, hier in den Garten hinübergegangen und hat da den letzten Abend vor der Trennung unter vier Augen zugebracht. Man hat sie bis an die Mitternacht, die Arme umeinander geschlungen, zwischen den Beeten auf- und abspazieren sehen. Und dort in der Laube hat der Bräutigam einen herzzerbrechenden Abschied genommen. Denn die Eltern, als sie endlich nach ihrer Tochter sahen, fanden das arme Ding wie in einer Ohnmacht auf der Bank zusammengesunken und hatten Mühe, sie wieder zu sich zu bringen. Am anderen Tage aber verlangte sie mit Gewalt, wieder in den Garten gelassen zu werden. Und da sie so eine Art hatte, dass man ihr nichts abschlagen konnte, haben die Alten es auch nicht hindern können, dass sie sich in dem Gartenhäuschen zum Wohnen einrichtete. Und man mochte bitten oder befehlen, sie war nicht zu bewegen, wieder unter Menschen zu gehen. Hier oben wolle sie bleiben und die Rückkehr ihres Bräutigams erwarten. Hier hat sie auch dem Maler gesessen, zu dem Porträt, das sie oben gesehen haben, in ihrem Ballstaat, den sie am Abend der Trennung getragen hatte. Eine Kopie des Bildes in Miniatur hat er dann machen müssen, die schickte sie ihrem Liebsten nach, wie der ihr schon vorher sein Bild verehrt hatte. Sie werden es in dem Häuschen an der Wand bemerkt haben. Und dann saß sie und las und malte und stickte und lebte nur von den wenigen Briefen, die er ihr vom Marsch aus zukommen lassen konnte. Man hatte ihr einen kleinen Ofen ins Zimmer setzen lassen und das Essen trug man ihr hinauf. Da war sie ganz still zufrieden und beklagte sich über nichts, lebte nur von einem Brief zum anderen. Der letzte kam aus Moskau und dann keiner mehr. Aber so hart es für das einsame Bräutchen war, man merkte ihr es doch nicht an, wie sie Tag und Nacht in Angst und Pein lebte. Vielmehr tröstete sie die Eltern, die Wege seien so weit, die Posten wahrscheinlich eingeschneit, sie wisse, dass er ihr treu geblieben sei und wiederkommen werde, sobald der Krieg zu Ende, was ja nicht lange anstehen könne, da die Hauptstadt des Feindes von den Siegern eingenommen sei. Auch die Nachricht von dem schrecklichen Brande beunruhigte sie nicht. Sie hatte ja erfahren, dass die französische Armee mit allen Bundestruppen Moskau verlassen und den Rückmarsch angetreten habe. Und nun erwartete sie von Tag zu Tag die Heimkehr ihres Geliebten, und jeden Abend zog sie das weiße Kleid wieder an. In dem gleichen Anzug, wie er sie zuletzt gesehen, sollte er sie wiederfinden. Und dann kamen in den Zeitungen die entsetzlichen Berichte von dem Rückzug durch das verheerte, eisige Land und dem schauerlichen Übergang über die Berezina. Davon ließ man sie nichts erfahren, und da sie so ganz abgeschieden von den anderen lebte, konnte sie auch eine lange Zeit hingehalten und im Dunkel gelassen werden. Aber eines Tages, als die Mutter zu ihr herüberkam, was sie täglich ein paar Mal tat, fand sie das unselige Kind lang ausgestreckt auf dem Fußboden neben ihrem Arbeitstischchen, ein Stück Zeitung in der Hand, in das irgendetwas eingewickelt gewesen war. Und gerade die Beschreibung stand darin, wie das sächsische Regiment, bei dem der Bräutigam stand, zum größten Teil in den reißenden Strom versunken und von den Eisschollen fortgerissen worden war. Es war mit so starken Farben ausgemalt, die Notenverzweiflung des Untergangs nach den furchtbaren Strapazen und Hungerqualen des Marsches, dass auch einen anderen als eine zärtliche Braut ein Todesgrauen anwandeln musste. Sie ist hernach aus der schweren Krankheit, in die sie fiel, wieder zum Leben zurückgebracht worden, aber es war kein richtiges Leben mehr. Wie ein Schatten ist sie herumgegangen, hat kein Wort gesprochen als Ja und Nein, und man hat sie nie mehr lachen hören. Dass ihr Liebster unter den Verunglückten war, hat man ihr natürlich verschwiegen. Es scheint aber, sie hat es doch gewusst oder nur gemutmaßt, weil er nicht zu ihr zurückkehrte. Denn nachts hörte die Mutter sie oft herzbrechend weinen und seinen Namen rufen. Übrigens ließ man ihr, obwohl sie nicht ganz bei Verstande war, ihre Freiheit. Da konnte sie stundenlang hier im Garten auf und ab gehen, die Blumen begießen, die welken Blüten abschneiden oder in der Laube sitzen und auf den Fluss hinuntersehen. So ist der Sommer vergangen. Sie schien sich etwas zu beruhigen, und die Eltern hofften schon, mit der Zeit würde sie wieder ganz gesund werden und den schweren Schlag verwinden. Aber sie hatten sich getäuscht. Im nächsten November, als ein starker Frost eingefallen war und die Elbe mit Eis trieb, kam eine sonderbare Unruhe über das arme Mädchen. Sie wohnte jetzt natürlich wieder im Hause drüben. In einer Nacht aber hörte die Mutter, die einen leisen Schlaf hatte, die Haustür gehen und stand eilig auf, zog nur das Notdürftigste an und rannte die Treppe hinunter. Da kam sie nur noch gerade recht, um zu sehen, wie eine weiße Gestalt das Gittertürchen unten öffnete und die Stufen hinunterhuschte. »Blandine«, schrie sie, vor Schrecken fast ohnmächtig, raffte sich aber doch auf und stürzte durch den Garten nach. Es war aber zu spät. Der Fluss, über dem ein gräuliches Unwetter tobte, hatte das arme Leben schon verschlungen. Erst am anderen Mittag wurde die Leiche unter einer Eisscholle treibend an der Brücke in Dresden hervorgezogen, in dem weißen Kleide und sonstigen Ballstaat, wie sie ihren Geliebten hatte empfangen wollen. Sein Bild hatte sie um den Hals gehängt. Es war vom Wasser fast weggewaschen worden. Sie können denken, Herr Doktor, wie ungeheures Aufsehen die jammervolle Geschichte machte. Und dass es seitdem nicht an abergläubischen Gemütern gefehlt hat, die meinten, das gute Wesen hier oben herumgeistern zu sehen, ist auch kein Wunder. Verständige Menschen aber, wie wir beide, zucken die Achseln über solche Einbildungen. Ich hütete mich wohl, ihm zu widersprechen. Nicht um die Welt hätte ich das wundersame Erlebnis entweiht durch ein profanes Hin- und Herreden. Im Stillen war ich der Hoffnung, der Besuch würde sich wiederholen. Am Abend dieses Tages aber ging ein starkes Gewitter nieder, auf das am nächsten Morgen ein grauer, öder Landregen folgte. Und auch als die Luft sich wieder aufhellte, blieb die Witterung grau und unbehaglich. Während der 14 Tage, die ich noch in meinem Gartenhäuschen zubrachte, hat der Mittagszauber sich nicht wieder blicken lassen. Ende von Abschnitt 5.